Richtig, 1Live Rocker, ich bin Paul van Dyk und die nächsten 2 Stunden gibt's wieder kräftig was auf die Mütze. Wir fangen an mit Musik aus dem Miami-Umfeld, allerdings wissen wir nicht genau, wer es gemacht hat. Aber drumpelt gut los, herzlich willkommen. Dem Song jetzt wissen wir alles. Und zwar heißt der Win, kommt von Nick Chagall und ist der Progressive Mix von Nick Chagall und kommt demnächst auf Be Yourself Records heraus. gerade gehört von Mac Restless und weiter geht's mit was Schicken von Richard Durand. Slipping Away, da hat er sich was Tolles ausgedacht mit den Vocals und den etwas technoideren Beat. Eine schöne Kombination, gut umgesetzt und eine unserer Lieblingsplatten zurzeit. Ihr hört immer noch 1 Live Rocker, ich bin Paul van Dyk. Tease me, Aus Lateinamerika, wenn man so will. Santiago Nino, geboren in Kolumbien, da auch aufgewachsen, lebt seit 5 Jahren in Guatemala, um genau zu sein, Guatemala City. Und ja, neue Musik gibt's von ihm. Wir hören jetzt Genetic Code. Emotional, psychological control. Die erste Stunde beschließen wir heute mit Activa und Ticolotonio. Ja, heißt so. Hat sich seine Mutter so ausgedacht. Enlighten heißt das so. Van Dyk. Es ist ja gerade so die Zeit für die wunderbaren Weihnachtsspezialsendungen und all das. Genau das machen wir nicht. Wir spielen Musik, von der wir erwarten, dass sie großartig ins Jahr 2007 bringt. Und natürlich das Ganze aus dem elektronischen Bereich. 1 Live Rocker und weiter geht's mit Lingala. We'll be right back. 2006 war auf jeden Fall auch ein tolles Jahr für Euphonic und Kiao und Albert. Die haben ein Album rausgebracht, das hieß World Vibe, war auch recht erfolgreich und einer der schönsten Songs aus dem Album kommt jetzt, Always a Fool. And no one's here to Just a riddle from love that you used to win. Second Bite. Nachdem man also das erste Mal abgebissen hat und merkt, es ist lecker, darf man auch ein zweites Mal ran. So ist es mit Marco V geschehen und wir hörten den Acid Dub. We'll be right back. nicht immer begeistert uns die Musik, die uns erreicht sofort, sondern man muss noch das eine oder ein Stückchen mal Hand anlegen, damit es dann so klingt, wie wir es wollen. So geschehen mit Booker Shades Nightfalls und diesmal ein bisschen anders, als es eventuell gewohnt seid. We'll be right back. Beschließen möchte ich dieses Jahr und meine 1Live-Rocker-Sendung in diesem Jahr mit einem Stückchen, was mich begeistert hat. Another You, Another Me von Lange und Emery. Es gibt da auch einen fantastischen Remix von Austin Leeds und Terra Nova. So viel noch als kleine Info fürs Jahr 2007. Ansonsten wünsche ich euch wunderschöne Weihnachten, einen tollen Rutsch ins neue Jahr und lasst es rocken. Bis nächstes. Ciao.